dass euer Vater, seine Majestät, allein die wissenswerten Namen kenne? Andere im Palast ebenso gebildet sei in diesem Punkte als Kaiser Alto. Wer könnte es sein? Suchte nicht so weit. Die beiden Minister zu.